Aber der liegt ja wieder im Krankenhaus. Das ist nicht der Aber Trächer. Sonst hat Harry Kraft. Das ist traurig. Ich denke, ich muss ja die Kappe drauf abziehen. Man kann ihn nicht im Keller noch. Da war doch mal. Irgendwie. Ja, da hast du die ganze Zeit. Thank you.